1. Dies ist der Beginn der guten Nachricht über Jesus Christus, y es im Propheten Jesaja geschrieben steht. 2. Ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg bereiten wird. 3. Ein Stimm ruft in der Wust, bereitet den Weg des Herrn, ebnet sein Fade. 4. Johannes der Taufer erst jen daraufhin in der Wüsten wirkendiet ein Torf der Bassis Vergebung der Sünden. 5. Daraufhin strömten Menschen aus dem gesamten jüdischen Land und alle Einwohner Jerusalems zu ihm, ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. 6. Johannes trug Kleidung aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel sein Haften, sein Nahrung best und aus Huschrecken und wildem Honig. 7. Wirkendiet, nach mir kommt einer, der mächtiger ist als ich, und ich bin nicht würdig, mich zu bucken und im die Riemen seiner Sandeln zu lösen. 8. Ich habe euch mit Wasser getauft, doch werd euch mit dem Heiligen Geist taufen. 9. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galilä und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. 10. Als Sophet aus dem Wasser stieg, sah wie sich der Himmel öffnet und der Geist wie ein Taub auf ihn herabkam. 11. Und ein Stimm aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, und dir habe ich wohlgefallen gefunden. 12. Unmittelbar danach trieb der Geist Jesus in die Wust. 13. Dort verbrachte wirsig Tage, Word vom Satan versucht, lebte unter Wilden Tyren und Engel die Antonym. 14. Nachdem Johannes verhaftet worden war, kam Jesus nach Galilä und wirkendiet die gute Nachricht Gottes. 15. Sagt, dies ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe, kehrt und glotten die gute Nachricht. 16. Als Jesus sie von Galilä entlanging, sah Simon und dessen Bruder Andreas, die ihr Netze ins Wasser warfen, die Fische waren. 17. Jesus forderte sie auf, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschen fischen. 18. Sofort ließen sie ihr Netze zurück und folgten ihm. 19. Als ein Stück weiterging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedors, und seinen Bruder Johannes, die ebenfalls in einem Boot saßen und ihr Netze in Ordnung brachten. 20. Rief sie sogleich, und sie verließen ihren Vater Zebedors mit den Tagelohnen im Boot und folgten ihm. 21. Sie gingen nach Kapernaum, und Sabbat betrat Jesus sofort die Synagoge, dort zu lehren. 22. Die Zuhörer waren von seiner Lehre beeindruckt, den alert sie mit Autorität und nicht wie die Schrift gelehrten. 23. Plötzlich befand sich in ihrer Synagoge ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war und laut aufschrie. 24. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. 25. Jesus befahl ihm streng, schweigend für aus diesem Mann heraus. 26. Der unrein Geist zerrt den Mann hin und her und fuhr mit einem lauten Schrei aus im heraus. 27. Alweren erstaunt und fragten sich, was ist das? Ein new Lehr mit solcher Autorität. Befehlt sogar den unreinen Geisten und sie gehorchen im. 28. Sein Ruf verbreitet sich daraufhin schnell in der gesamten galiläischen Umgebung. 29. Nach dem Verlassen der Synagoge gingen sie sofort mit Jakobus und Johannes in das Haus von Simon und Andreas. 30. Simon Schwiegermutter lag jedoch mit Fieber im Bett und sie erzählten Jesus sofort davon. 31. Trat zu nahm ihr Hand und richtet sie auf, das Fieber which sofort von und sie begann, ihnen zu dienen. 32. Abend, nach Sonnenuntergang. 33. Brachten die Menschen kranken und besessen in zu ihm, so dass die ganze Stadt wurde tur versammelt war. 34. Heilte viel, dien verschieden in Krankheiten litten, und trieb zahlreich Dämonen aus, wobei den Dämonen verbot zu sprechen, weil sie in Kahn 10. 35. Sehr früh am Morgen, noch bevor es hell word, stand Jesus auf, verließ das Haus und gingen einen einsamen Ort, dort zu beten. 36. Simon und sein Begleiter suchten in Jedok. 37, Uls Sie in Fan den, Sagten Sie zu im, Alsuchen. Dichwa 38. Er antwortet ihnen, last uns in die Benachbarten ort gehen, damit ich auch dort predigen kann, den dafür bin ich gekommen, 39. So zoge dirch ganz Galila, predigt in ihren Synagogen und Triebdämonen aus 40. Ein Orsatziger kam zu ihm, bat in Nienden sagt, wenn du willst, kannst du mich rein machen 41. Jesus hat mitlied, streckte sein Hand aus, beruht ihn und sagt, ich will es, sei rein, 42. Sofort verschwando Osatz von ihm, und der Word rein. 43, Jesus weis in strengen und schickte in sofort weg. 44, sagt zu ihm, acti de rauf, niemandem etwas davon zu erzählen, sondern gehe, seich dich dem Priester und bringe für den Reinigung das Opfer dar, das Mose angeordnet hat, als Unis für Sie 45. Der Geheilt Jedoch ging hinaus und begann, die Sash eifrig zu verkunden und überall bekannt zu machen, so dass Jesus nicht mehr offen in ein Stad gehen konnte, sondern sich an ein Seimen Orten außerhalb aufhielt, denn it kamen die Menschen von überall her zu ihm.